Erster, dies ist eine Botschaft über Babel. Jesaja, der Sohn des Amoz, bekam sie. Zweiter stellt ein Zeichen auf einem kahlen Berg auf. Ruft den Soldaten laut zu. Winkt mit der Hand. Sie sollen in die Tore der Herrscher gehen. Dritter, ich habe meine gewählten Leute gerufen. Ich habe meine starken Männer gerufen. Sie sollen meinen Zorn ausführen. Sie sind fröhlich und stolz. Vierter, hört. Es gibt Lärm auf den Bergen. Es klingt wie viele Soldaten. Hört. Viele Königreiche und Völker kommen zusammen. Der Herr der Heere sammelt ein Heer. Fünfter, sie kommen aus einem fernen Land. Sie kommen vom Ende des Himmels. Der Herr und seine Werkzeuge des Zorns kommen. Sie werden die ganze Erde zerstören. Sechster weint. Denn der Tag des Herrn ist nah. Er kommt wie Zerstörung vom Allmächtigen. Siebter, darum werden alle Hände schwach. Jedes Herz der Menschen wird mutlos sein. Achter, sie werden erschrecken. Schmerzen packen sie wie eine Frau bei der Geburt. Sie winden sich. Einer sieht den anderen an. Ihre Gesichter glühen wie Feuer. Neunter, der Tag des Herrn kommt. Er ist grausam und voller Zorn. Er wird die Erde zur Wüste machen. Er wird die Sünder von der Erde entfernen. Zehnter, die Sterne am Himmel werden nicht mehr leuchten. Die Sternbilder werden kein Licht geben. Die Sonne wird dunkel, wenn sie aufgeht. Der Mond wird nicht mehr scheinen. Elfter, ich werde die Welt für ihre Bosheit bestrafen. Ich werde die bösen Menschen für ihre Taten bestrafen. Ich werde den Stolz der Übermütigen beenden. Ich werde den Hochmut der Gewalttätigen erniedrigen. Zwölfter, ich werde die Menschen seltener machen als Gold. Sie werden seltener sein als feinstes Gold. Dreizehnter, darum werde ich den Himmel schütteln. Die Erde wird zittern und ihren Platz verlassen. Das geschieht wegen des Zorns des Herrn der Heere. Es ist der Tag seines großen Zorns. Vierzehnter, sie werden fliehen wie scheue Gazellen. Sie werden fliehen wie Schafe ohne Hirten. Jeder wird zu seinem Volk gehen. Jeder wird in seine Heimat fliehen. Fünfzehnter, alle, die man fängt, werden getötet. Alle, die man ergreift, sterben durch das Schwert. Sechzehnter, ihre Kinder werden vor ihren Augen getötet. Ihre Häuser werden geplündert. Ihre Frauen werden missbraucht. Siebzehnter, ich werde die Meder gegen sie aufhetzen. Die Meder achten Silber nicht. Sie mögen Gold nicht. Achtzehnter, ihre Pfeile werden junge Männer töten. Sie werden kein Mitleid mit Babys haben. Sie werden Kinder nicht verschonen. Neunzehnter, Babel ist die schönste Stadt der Königreiche. Es ist der stolze Glanz der Chaldäer. Aber Babel wird zerstört werden. Es wird wie Sodom und Gomorra sein. Gott zerstörte diese Städte ganz. Zwanzigster, niemand wird dort mehr wohnen. Für immer wird niemand dort leben. Araber werden dort nicht zelten. Hirten werden ihre Schafe dort nicht lagern lassen. 21. Wüstentiere werden dort leben. Die Häuser werden voll von Eulen sein. Strauße werden dort wohnen. Ziegengeister werden dort tanzen. 22. Wildhunde werden in den Palästen heulen. Schakale werden in den schönen Häusern sein. Die Zeit für Babel ist nah. Ihre Tage werden nicht lange dauern.